Reisen aus anderer Landschaft, die Zügel in der Linken. So springt des Reiches Ritterschaft und ihre Schwerter blinken. Das Balkenkreuz, das schwarze fliegt, voran auf weißem Grunde. Verloren zwar, doch ohne Sieg, so klingt uns seine Kunde. Thank you.